Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 868, an Goethe, Weimar, den 26. Juli 1802. Herzlich heiße ich Sie hier willkommen und sehne mich, Ihr Antlitz wieder zu sehen. Wenn es Ihnen recht ist, so komme ich zwischen 3 und 4 zu Ihnen. Ich muss abends zeitig wieder zu Hause sein, weil mein Husten noch sehr leicht erregt wird und ich, nach einer Erfahrung von vorgestern, die Abendluft noch nicht vertragen kann. Meine Frau begrüßt Sie aufs Schönste. SCH